Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ja, einen wunderschönen guten Abend zum Sunday Eve Experi. Einen wunderschönen guten Abend zum Sunday Eve Experi. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend zum Sunday Eve Experiment. Heute mit The White Afro Nigger Honex aus Dresden. Und ja, viel Spaß. This is my class. This is my beat. Do you want it? We'll be right back. unser Studiogast ist heute der Onyx und wir werden hier eine lockere Runde reden. Gibt ein paar interessante Sachen. Er war bei der Pussy Total Bar dabei, die ja jetzt leider geschlossen hat. Hat einige interessante Projekte im Petto, über die er bestimmt erzählen wird. Und ist jahrelang in der DJ-Szene tätig und dazu werden wir ihn ein bisschen aushorchen. Ich sage erstmal Hallo. Wie geht's? Einen wunderschönen guten Tag, es passt alles. War eine harte Nacht. Die nächste kann kommen. I look like an ecstasy. Round and white, come and swallow me. Take me with cold, cold water. Because I'm your pain killer. Killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer. Find me in the supermarket. Carry me in your pocket. Let's be friends, friends forever. In your brain as a pain killer. Let's be friends, friends. They don't know the time.

Du warst 6 Jahre in die Pussy Total War involviert. War sicherlich eine schöne Zeit. Ich glaube, jeder in Dresden war dort. Und die Pussy hat jetzt geschlossen, wurde verkauft. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, der Club am Waldschlösschen wurde auf jeden Fall nur verkauft, den es da oben 2 Jahre gab. Was fantastische Zeiten waren und Exzesse, wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall diverse kleine versteckte Geschichten weitermachen. Und man darf einfach mal gespannt sein. Deine Zukunft, Projekte, ist da was? Ich habe sowas vernommen, dass eventuell was kommt von dir? Ja, wie gesagt, Pussy wird es versteckt irgendwo ab und zu mal alle 2-3 Monate irgendwas geben. Feste Institution wird weiter zum Elbhangfest Sauna Club sein. Der 8. dürfte es nächstes Jahr sein, im Juni. Und ja, Roberto hat auch was Neues am Start. Der sogenannte Sputnik Club. Lassen wir uns mal überraschen und das wird wohl da auch alle 2 Monate mal ab und zu eine Veranstaltung stattfinden, also ganz entspannt. Am 12.11. ist die Eröffnung vom Sputnik Club, beziehungsweise ist der Sputnik Club ja ein Teil vom Röschenhof oder Röschenhof, ja, wo das Röschen erblüht. Und du legst da an dem Abend auch mit auf, oder? Genau, Roberto legt auf, meine Wenigkeit und der Stachy. We'll be right back. Let it go sometime. Let it ride. musikalisch, kommen wir doch darauf zu sprechen. Du als DJ, so viele Jahre. Angefangen in Kamenz, liege ich da richtig? Genau, Feuerwache Kamenz ganz früher. Das ging auch 4 Jahre irgendwo. Irgendwann bin ich dann halt nach Dresden gekommen hier und habe halt in diversen Bars aufgelegt. Mona Lisa, Aqualounge und die ganzen Geschichten halt, Tippeltabeltour. Und ja, irgendwann wurde ich dann mit dem fantastischen Herrn Clemens Lutz bekannt gemacht. Und ja, seitdem Pussy Forever. We'll be right back.

City. Honix, wie hast du musikalisch angefangen? Deine ersten Platten. Und wie würdest du heute einen Sound definieren? Also angefangen habe ich mit Breakbeats. Ja, das hat sich dann irgendwann in die ganze Techno-Schiene entwickelt und ja, jetzt der Sound ist irgendwo eine Mixtur zwischen Techno-House und cooler Musik halt. Myself and leave it. Honix, ist da irgendwas von dir momentan in der Kiste und wird bald rausgelassen oder bist du gar nicht involviert in die Produktionsgeschichten? Bin ich überhaupt nicht involviert. Wie gesagt, ich bin DJ, nur zum Auflegen und der Rest, das machen andere Leute, die es einfach drauf haben. I don't care. melody. My big ass boots. The bitch. I'm alive. Ecke. Onyx, lass es raus, lass es krachen. Grüße an die Welt. Ja, ich möchte gerne meine Mutter grüßen, meine Brüder. Ja, und die ganzen anderen Freaks. Hacke-Peter, Hardliner. Den Leuten da draußen noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schlaft jetzt schön. Die Woche kommt, das nächste Wochenende mit Sicherheit auch. Ciao. Brennt dir noch was auf der Seele, was du unbedingt rauslassen möchtest? Ja, ich würde gerne wieder ins Bett gehen. So eine Schnarchnase.